das nicht. Es gibt solche Tage, an denen man einfach nicht mehr weiter weiß. Man schaut seit Stunden auf die Uhr, gelangweilt, wie sich der Zeiger kreist. Keiner weiß, was du denkst, wenn du dich fragst, was man an sich noch ändern kann. Man hat so viel Schlechtes erfahren. Wie soll man denn wissen, was man noch verbessern kann? So oft steht man ganz allein. Man hat alles versucht, es ist kompliziert, was keiner begreift. So geht es mir auch, die Liebe ist fern, so wie mein Sohn. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit, ja, steinig und schwer ist dieser Weg, so wie es in meinen Zeilen steht. Manchmal kannst du nicht mehr, manchmal fällt dir dein Lachen so schwer, manchmal kann ich nicht mehr, manchmal fällt mir mein Lachen schwer. Hallo, liebes Tagebuch, was gibt es zu berichten? Es ist so viel passiert, denn Zeiten ändern sich. Es wird nichts mehr, wie es mal war, denn Zeiten verändern dich. Und ja, ich erinnere mich noch an Tage voll Glück und Zufriedenheit. Mann, ich hab schon vergessen, wie man überhaupt zufrieden schreibt. Nachdenklich, wie man mich kennt, lebe ich in meinen Tag hinein. Von außen harte Schale, innen weicher Kern. Das, was mich belastet, sag ich kein. Also schreib ich es auf, denn 2014 war wie jedes Jahr. Doch irgendwie fehlt mir was. Traurig aber wahr, wenn man sich zweimal unglücklich verliebt. Man kommt von der Arbeit und weiß, man hat gar nichts verdient. Ich muss weiter hoffen, denn das Glück ist eine Seltenheit, was sich leider viel zu selten zeigt. Manchmal kannst du nicht mehr, manchmal fällt dir dein Lachen so schwer, manchmal kann ich nicht mehr, manchmal fällt mir mein Lachen schwer. Ja, manchmal fällt mir mein Lachen so schwer, manchmal fühle ich mich so leer, ja, manchmal fühle ich mich allein, manchmal würde ich gerne bei dir sein.